Wir saßen unter der Brücke im Auto. Er spielte mit seinem Revolver, steckte 3 Patronen hinein und drehte die Trommel. Er lächelte. Ohne mir die Zeit zu nehmen, über das Meer nachzudenken, das Schiff, die neue Welt, auf die ich mich so freute, ohne auch nur mit der Wimper zu zucken, nahm ich den Revolver, setzte ihn mir an die Schläfe und drückte ab. Ein leeres Klacken. Ich legte die Waffe neben mich auf den Sitz. Er lachte und nahm den Revolver. Er war ganz ruhig und gefasst. Er sah mich an, lächelte noch einmal. Dann fiel der Schuss. De Niro's Game. Nach dem gleichnamigen Roman von Rawi Hetsch. Aus dem Amerikanischen von Gregor Henz. Bearbeitung Katrin Moll und Julia Tieke. Komposition Martin Eichberg. هنا صوت لبنان. مستمعينا الكرام يتعرض شوربة معجي شوربة معجي ضرورة بكل بيت ومن جهتنا مستعدون للتضحية بأشياء كثيرة من أجل نجاح مهمة الرئيس Zehntausend Bomben waren eingeschlagen und ich wartete auf George. 10.000 Bomben waren auf Beirut, die übervolle Stadt, gefallen und ich lag auf einem weißen Schonbezug, auf einem blauen Sofa, den weder der Staub noch der Dreck meiner Füße etwas anhaben konnten. Ich musste hier weg. Sam! Aji! Sam! Bei meiner Mutter in der Küche lief das Radio. Es lief schon seit Anfang des Krieges mit Batterien von Rayovac, die 10.000 Jahre halten sollten. Was auch passierte, Feirus melancholische Lieder hörten niemals auf. Nicht vor dem Krieg wollte ich fliehen, sondern vor Feirus. Ich stieg hinter George auf das Motorrad. Wir fuhren über breite Boulevards, wo die Bomben fielen, wo einst saudische Diplomaten mit französischen Prostituierten angebändelt hatten, wo die alten Griechen getanzt hatten, die Römer eingefallen waren, wo Perser ihre Schwerter geschliffen hatten. Der Krieg gehört den Banditen. Und was ist ein Bandit ohne Motorrad? Und was wären wir ohne Motorrad? Wir, Teenager mit langen Haaren, die Knarren in den Gürtel stecken hatten, mit gestohlenem Benzin die Stadt unsicher machten. Ich hab einen Marschkart. Schieß los. Unter der Wohnung meiner Tante Nabila parkt ein Typ. Ich glaube, der heißt Shafi Al-Azra. Ja, wenn er wegfährt, dann besetzt er den Platz, indem er 2 Pfosten aufstellt. Meine Tante ist trotzdem reingefahren. Dieser Shafiq wurde grob, meine Tante wurde laut. Dann hat er mich bedroht und ist abgehauen. Also, was meinst du? Zeigen wir es ihm? Klar. Wir bemerkten kaum die Kugeln, die uns um die Ohren pfiffen. Wir fuhren und hörten die Sprechchöre der Soldaten, hörten 1000 Radiosender, die alle den Sieg verkündeten. Wir begafften die kurzen Röcke der Kriegerinnen. Wir waren ziellos. Geile Araber mit lockigem Haar und offenen Hemden, in deren hochgekrempelten Ärmel Marlboro-Päckchen steckten. Wir waren rücksichtslose Nihilisten mit Pistolen, Mundgeruch und amerikanischen Jeans. Shafi Al-Assads Wagen, okay? Okay. Ich drehte am Gas und ließ den Motor aufheulen. Georges Pistole drückte mir den Rücken. Unsere dünnen Hemden blähten sich im Wind. Kaputte Straßenlaternen, zerschossene Mauern, tiefdunkle Blutspuren auf staubigen, verwahrlosten Bürgersteigen. Männer, die den ägyptischen Freitagabendfilm anschauten, rauchten auf ihren kleinen Balkonen, tranken Bier und Arak und knackten frische grüne Mandeln. Wenn ich Georges suchte, schaute ich oft bei Tante Nabila vorbei. Bist du wieder auf der Suche nach deinem Freund? Freunde sind wir doch alle. Die üppige Tante Nabila hatte nie geheiratet und liebte es zu flirten. Georges hieß bei ihr Gagurti, Spitzname aus der Kindheit, der ihm peinlich war. Meistens trug sie ein Nachthemd und balancierte eine Zigarette auf der Unterlippe, wenn sie die Tür öffnete. Shafi Al-Azra war heute Morgen hier. Hat sich entschuldigt und angeboten, den Platz mit mir zu teilen. Willst du einen Kaffee? Ja. Ich ließ meinen Blick über ihr dünnes Kleid wandern. Ihre runden, kräftigen Schenkel. Ich bin auf dem Weg zu George. Bei der Arbeit? Mhm. Warum bist du dann hier, wenn du weißt, dass er bei der Arbeit ist? Na, vielleicht soll ich ihm etwas mitbringen. Butterbrot oder einen Apfel. So unschuldig, wie du aussiehst, bist du nicht, junger Mann. Du weißt also, dass dein Freund bei der Arbeit ist und schaust mal bei der Tante vorbei. Hm? Ich nahm ihre Hand, sie wollte sie wegziehen. Ich hielt nur noch ihren kleinen Finger und zog sie langsam heran. Sie roch nach Creme, Milch und den Zigarren fetter Bankdirektoren. Sie erlaubte mir, mit den Lippen ihren Hals zu erkunden. Doch dann legte sie mir die Hand auf die Brust und schob mich sanft von sich. Der Kaffee kocht gleich über und du musst jetzt gehen, junger Mann. George hatte einen Job in einem Automatencasino. Die Spieler zahlten Geld bei ihm ein und starrten den ganzen Tag auf die grün flackernden Bildschirme der Pokerautomaten. George nahm ihr Geld und wandelte es in Guthaben auf den Automaten um. Wenn die Milizionäre kamen, steckte er Bargeld in große Umschläge, klebte sie zu und reichte sie ihnen. Es muss doch möglich sein, was abzuzweigen. Was meinst du? Wenn Abunara mitkriegt, dass wir ihn abziehen, macht er uns den Kopf kürzer. Wir legen uns mit der Miliz an. Das ist gefährlich, ich weiß. Aber da muss doch was zu holen sein. Das bisschen Arbeit, das sie mir am Hafen gaben, reichte nicht für Zigaretten, eine meckernde Mutter und Essen. Ich war pleite und brauchte dringend einen besseren Job. Ich bediente eine Hebewinde am Hafen. Wir löschten Schiffsladungen, Waffen mit hebräischen, englischen und arabischen Seriennummern. Manchmal schlossen wir Schläuche an die Stutzen von Tanklastern und pumpten Öl ab. Auf welchen Automaten soll's denn? Ich verstehe die Frage nicht. Na, das Guthaben, auf welchen Automaten? Ich schicke dir das Guthaben auf den Automaten, den du willst. Achso. Ich nehme die 3. Auf der 3 waren 50 Lire gutgeschrieben. Ich setzte 20 Lire und verlor. Ich ging wieder zu George und bat ihn, mir den Restbetrag auszuzahlen. So, hier 30 Lire. Ich ging zu Fuß nach Hause und dachte, da muss etwas zu machen sein. Zehntausend Bomben waren wie Glasmurmeln auf den Küchenboden geprasselt. Meine Mutter war von Kopf bis Fuß in Schwarz gekleidet, denn sie trauerte um unsere Väter, ihren und meinen. Eine Bombe war eingeschlagen hier in unserer Küche und hatte ein großes Loch in die Wand gerissen, weshalb wir einen herrlichen Ausblick auf den weiten Himmel genossen. Mein Vater war in dieser Küche gestorben und lag immer noch unter der Erde. Nur Christus war auferstanden, so wird zumindest gemunkelt. 10.000 Bomben pfiffen mir in den Ohren und ich weigerte mich immer noch in den Schutzkeller zu gehen. Ich habe schon zu viel Familie verloren. Komm mit runter. Ich saß in meinem Zimmer und starrte auf die Poster an der Wand. Popstars und italienische Fußballspieler. In Roma könnte man sich frei bewegen. Wenn sich die Reichen nach Frankreich absetzten, ließen sie ihre Hunde zurück, die durch die Gassen streunten. Es waren edle Waisenhunde. Sie waren stubenrein, hörten auf französische Namen und trugen rote Schleifen. Flauschige Hunde, reinrassige Hunde, chinesische Hunde rotteten sich zusammen und ließen sich von einer dreibeinigen Promenadenmischung herumkommandieren. Eine wilde Meute der verhätschelsten Hunde der Welt heulte den Mond über Beirut an. 10.000 Zigaretten hatten meine Lippen berührt und Millionen Muckerschlückchen waren meine rohe Kehle hinabgeronnen. Ich hatte nichts als Nabila im Kopf und die Pokerautomaten und Roma. Bonsoir. Bonsoir rein, Rana, ganz meinerseits. Wohin willst du denn im Dunkeln mit einem Seidenschal um die Schultern? Zum Laden. Ich brauche Kerzen. Wenn man so strahlt wie du, braucht man keine Kerzen. Geh nach Hause und pass auf, dass du nicht stolperst. Es ist so dunkel. Aber der Mond ist ganz nah. Es ist trotzdem dunkel. Lass uns eine Kerze anzünden. Wo? Bei deiner Mutter oder bei meiner? Rana stützte die Hände auf die runden Hüften. Ihr Haar war schulterlang, ihre großen schwarzen Augen warteten auf meine Antwort. In Roma. Was? George wohnte in einer alten Villa. Er hatte sein Zimmer unten neben der Freitreppe. Außer einem Foto seiner toten Mutter, das hoch an der Wand hing, war es beinahe leer. Sein Vater, ein Franzose, so hieß es, erwähnte er nie. Roma? Geh nach Amerika. Die Zukunft liegt nicht in Roma. Und du, willst du hier bleiben? Mm. Ja, mir gefällt hier. Mm. Am Dienstag kannst du noch mal spielen. Falls es Schwierigkeiten gibt, bringe ich dir einen Whisky ohne Eis. Dann weißt du, dass du verschwinden musst. Capisce, alter Römer. Wir fuhren los in einen Club, setzten uns an den Tisch, sahen tanzenden Paaren und schweigenden Trinkern zu. Wir rochen nach Deo, nach Seidenhemden, gefälschten Armbanduhren und Rasierschaum. Hey, was haben? Die will ich haben. Komm mit! Ich nippte an meinem Whisky und schaute mich um. Auf der Tanzfläche schwangen Frauen ihre Hüften zu arabischen Beats. Joris Hände gingen auf Wanderschaft. Sein Brustkorb drängte sich an ihre Schulter. Ein Mann mit einem buschigen Schnäuzer legte mir eine Hand auf den Arm. In dieser Welt gibt es nichts. Nichts, was irgendeinen Wert hätte. Also mach das Beste draus. Morgen sind wir alle tot. Er ging mit der Zigarette im Mund auf die Tanzfläche und riss die Arme hoch, das leere Glas noch in der Hand. Warum bist du nicht mitgekommen? Ihre Freundin ist alleine hier und sie haben nach dir gefragt, mein Allerliebster, und zwar auf Französisch. Ich habe ihre Nummer. Ist das mein Glas? Scheiße, du hast echt was verpasst und jetzt wollen sie gehen. Und Geld haben die. Wenn wir nur ein Auto hätten, hätten sie mit zu mir nehmen können. Scheiße. Ach, scheiß auf sie. Scheiß auf sie alle. Auf wen? Ah, Gott und sein Reich, die himmlischen Herrscher. George zog seine Pistole. Mach sie alle her! Ich fasste seine Hand und drückte sie unter die Tischkante. Ich bitte dich. Die Pistole zielte jetzt auf den Boden. Beim Grab deiner Mutter gib sie mir. Mir, deinem Bruder, der sein Blut für dich geben würde. Ich küsste seine Wange, legte ihm den Arm um die Schultern und redete ihm gut zu. Vorsichtig nahm ich ihm die Waffe ab und schob sie unter mein Seidenhemd. Später scheißen wir auf sie, auf alle. Morgen ist auch noch ein Tag, keine Sorge. Dann scheißen wir auf die Autos, auf die Spiegel und die fetten Reifen. Bei aller Jesus und seinen Engel, komm, lass uns verschwinden. Ich ließ George in einem Gasthaus zurück, in einer Seitenstraße, wo Cafés und Edelbordelle die winzigen Dorfläden verdrängt hatten. Dann stieg ich auf sein Motorrad und fuhr auf die Stadt zu. Halt! Deine Papiere? An einer Straßensperre hielt mir ein Jugendlicher seine AK-47 ins Gesicht. Wem gehört das Motorrad? Meinem Freund. Arme hoch! Der Junge tastete mich ab. Als er die Waffe gefunden hatte, griff er nach meiner Kehle. Steig ab und leg dich auf den Boden. Wie heißt dein Freund? Georges, genannt De Niro. Hast du einen Schein für die Waffe? Nein. Bleib liegen und beweg dich nicht. Wenn noch nur ein einziges Mal zuckst, da schieße ich dich. Er rief nach seinem Vorgesetzten. Dalla, ein Mann um die 30 kam auf mich zu. Er trug ein schwarzes T-Shirt, einen Vollbart und Armeestiefel. Steh auf! Er hielt Georges Pistole in der Hand, als gehörte sie ihm. Lass die Hände oben! Ey, ist die gestohlen? Nein. Wie heißt du? Bassam. Wo wohnst du? Ashraf hier. Na, was machst du da? Ich arbeite da am Hafen. Ah, du bist also ein Dieb? Nein. Hey, natürlich bist du ein Dieb. Du arbeitest am Hafen. Also, bist du ein Dieb? Dieser Krieg hat uns alle zu Dieben gemacht. Meinst du, kannst mit mir diskutieren? Da! Ah! Ich wurde in ein Büro geführt. An der Wand hing ein Foto des Oberkommandierenden, der unter dem Namen El Reyes bekannt war. Dahinter eine Flagge und ein Zedernbaum. Gut, das reicht jetzt. Für wen ist nun die Pistole? Woher hast du die? Und wem gehört das gestohlene Motorrad? De Niro. Er ist mein Freund und arbeitet für Abu Nara. Ihm gehört sowohl die Pistole als auch das Motorrad. Ich habe überhaupt nichts geklaut. Du sprichst von Abu Nara, dem Kommandeur? Ja. Ich rufe ihn an. Warum hast du die Pistole von deinem Freund? Ich habe sie ihm abgenommen. Er war betrunken. Wie heißt dein Freund nochmal? George. Der Kommandeur wird genau wissen, wen sie meinen, wenn sie De Niro sagen. Ich frage Abu Nara. Wenn du mich angelogen hast, steck ich dich in eine Zelle, wo du verrotten wirst. Verstehst du mich? Al Pacino? Am nächsten Tag kam De Niro mit einem Entlassungsschein von Abu Nara. Ich war frei. Abu Nara war Mitte 50 und Kommandeur der christlichen Miliz. Er war für den südlichen Bezirk von Ostbeirut zuständig. Es war ihm gelungen, eine Abgabe auf Häuser, Läden und Tankstellen einzuführen, mit der Krieg unterstützt wurde. Und er hatte kleine Casinos eröffnet, die sehr lukrativ waren. Er liebte das Christentum, das Geld und die Macht. George kannte ihn, weil Abu Nara einmal Tante Nabila den Hof gemacht hatte, wie sie das nannte. Nabila hatte ihn dazu gebracht, ihrem geliebten Neffen einen Job zu geben. Als Nabila Abu Nara verließ, musste George um seine Stelle bangen. Ja, alles hat seinen Preis. Er besteht darauf, dass ich in die Miliz eintrete. Vor ein paar Tagen hat er Khalil nach mir geschickt. Ich sollte mit ihm zur Green Line. Khalil weiß Bescheid. Worüber? Na, unser Spiel. Woher weiß er das? Er hat früher selbst mal in dem Pokerladen gearbeitet. Hat sich seinen Teil gedacht. Niemand außer mir weiß Bescheid, hat er gesagt. Und jetzt will er einen Anteil. Sag ihm, er bekommt seinen Anteil. Sag ihm, wir kommen an die Front. Was ist mit Rana und dir? Woher hörst du das? Na, hier weiß doch jeder alles. Hier, mein Schlüssel. Ihr könnt euch bei mir treffen. Ja. Es geht doch nicht über Johnny Walker. Mit oder ohne Eis. Was für ein Leben, mein Freund. Rana und ich lagen nackt auf Georges Bett. Unter einer süßen Kaskade von Bomben bedeckte ich ihren Körper mit 10.000 Küssen. Kleidungsstücke lagen auf dem Boden verstreut wie Gebetsteppiche. Noch einmal 1.000 Küsse, als die Bomben krachend näher kamen. Ihre Hände waren warm. Ihre Schenkel wie weiche Seide, die in heiliges Öl getunkt war. Sie zog die Decke über die Brust und lauschte, während ich von römischen Tauben träumte. Du willst nach Roma ziehen? Wirklich, ja. Und du lässt mich einfach hier zurück? Nein, ich nehme dich mit. Und was soll ich dort tun? Studieren, spazieren. Am Abend kommst du einfach zu mir. Und wie stellst du dir das alles vor? Ich arbeite daran. Meine Mutter sucht mich bestimmt schon. Ich muss jetzt los. Ich gehe ein Stück mit. Gehen wir oder rennen wir? Wir rannten durch den Bombenregen. Als wir bei ihr ankamen, lief Rana die Treppe hinunter und verschwand im Schutzkeller. Ich aber wandelte auf der Erde. In derselben Nacht wurde ein Mann namens Samir Elafame auf dem Heimweg von einem Chihuahua angefallen. Samir Elafame, ein gestandener Mann, der einmal eine Anwaltskanzlei in der Innenstadt von Beirut geführt hatte und zu stolz war, um eine andere Stelle anzunehmen, lebte von dem wenigen Geld, das ihm sein Sohn aus Kentucky schickte. Am nächsten Tag ging Herr Samir zur Kommandantur der rechten Milizen. Ich bin letzte Nacht von einem Chihuahua angefallen worden. Bitte, unternehmen Sie doch etwas gegen diese Hundemeute. Sie fressen sich durch die Müllberge. Der örtliche Kompanieführer, ein Mann, der wie eine Ente watschelte und bei jedem Wetter schwere Armeestiefel trug, wies ihn schroff ab. Herr Samir, ausgebildet von Jesuitenpatres, die ihm Französisch und Selbstbeherrschung beigebracht hatten, schob die Brille auf die Nase und ging zu Nabila. Yalla, yalla, yalla. Entschuldigen Sie, Madame Nabila. Oh, entschuldigen Sie, ich bin zu Ihnen gekommen, weil ich weiß, dass Ihr Neffe eine Pistole hat. Und Freunde bei der Miliz. Vielleicht gibt es in den höheren Rängen jemanden, der etwas unternimmt. Auch Sie oder Ihre Lieben könnten gefährdet sein. Befindet sich doch vor Ihrer Haustüre ein riesiger Müllhaufen. Oh mein Gott, Herr Samir, wie recht Sie haben. Wir müssen unbedingt etwas unternehmen. Ich habe eine solche Angst vor Hunden. Treten Sie doch ein. Also ich gern. Woher kommen die Hunde bloß? Das gab es doch früher nicht. Nun, es gibt einfach keine Verwaltung mehr, keine Gesetze, kein Recht. Und so schmeißen alle ihren Müll einfach eben auf die Straße. Nichts ist mehr wie früher, Madame Nabila. Eine ganz neue Lage. Durch den Krieg sind alle Sitten verrot. Darf ich Ihnen einen Kaffee anbieten, Professor Samir? Er wird Ihre Nerven beruhigen. Nun gut, aber bitte ungesüßt. Danke. Madame Nabila, wir müssen Sie unbedingt ausrotten. Unbedingt. Ich werde Gagurti Bescheid sagen. Wie geht es Ihrem Sohn? Er ist in Amerika, nicht? Ja, in Kentucky. Er kommt nur so schwer durch. Die Telefonleitung, Sie wissen schon. Amerika ist an allem schuld, Herr jawohl, Samir. Jawohl, Madame Nabila. Kissinger, ja. Der Hund. Mit seinem Plan. Es geht Ihnen nur um das Öl, Herr Samir. Jawohl, Madame Nabila, Sie haben ja so recht. Der Kaffee ist ausgezeichnet. Wie geht es Ihrer Frau? Sie klagt den ganzen Tag, Madame Nabila. Sie weint und weint, seit sie hat uns verlassen hat. Sie ist eine so großartige Frau, Herr Samir. Ich habe sie kürzlich auf der Straße gesehen. Ich hatte keine Zeit, mit ihr zu reden. Wegen der Bomben. Man weiß ja nie, wann es losgeht. Wir sind immer in Eile. Es tut mir leid, aber ich muss jetzt unbedingt gehen. Nun gut. Der Herr sei mit Ihnen. Wir müssen etwas gegen die Hunde unternehmen. Ich rede mit Gagurti. Au revoir. Hunde? Hunde? Haben wir keine anderen Sorgen als Hunde? Deshalb rufst du mich an, Nabila? Hast du schon mal was von Tollwut gehört, Abu? Wer sie kriegt, bellt wie ein Hund. Sie stecken dir ein Stück Holz in den Mund zum Beißen. Jawohl. Du wirst mit deinem fetten Range Rover durch die Gegend fahren und auf einem Stück Holz herumkauen. Abu? Abu, tu den Leuten einmal etwas Gutes, statt sie immer nur zu erschießen und auszurauben. Später fielen Schüsse in unserer Nähe. Ein Hundemassaker. Ein Schlachtfest. Während Frauchen auf dem Champs-Élysées Filet Mignon einkaufte, wurde ihr Cocker Spaniel von einem übergewichtigen Straßenkämpfer verfolgt. Ein Schäferhund wurde erlegt wie ein Schaf in einem Wolfsmärchen, während seine Adoptiveltern irgendwo in Europa saßen und bayerisches Liedgut schmetterten. Der Chihuahua war nicht so leicht zu fassen. Ihr müsst den Kleinen erwischen. Den Kleinen! Da, unter dem Auto! Das ist gefährlich. Gib mir die Pistole. Ich erledige ihn. Alle ausrotten. Jeden Einzelnen. Keiner darf übrig bleiben! Der Anwalt Samir stand im Schlafanzug neben dem Jeep, zeigte hierhin und dahin, verkündete die Todesurteile und drückte den Hunden die Augen zu. In der Schlacht der 100 Hunde trugen die Christen den Sieg davon. Ich fuhr mit George zu Green Line, um Khalil zu treffen. An den Straßensperren wurden wir durchgewinkt. Jeder wusste, wer Khalil war. An der Kommandostelle erkannte ich einen Jungen, mit dem ich zur Schule gegangen war. Joseph Scheiben. Störenfriede haben hier keinen Zutritt. Auf dem Griff von Josephs Kalaschnikow klebte ein Bild der Jungfrau Maria. Hey, was ab? Hey. Khalil legte George den Arm um die Schultern. Die beiden verschwanden in einem leeren Haus. Joseph nahm mich mit und zeigte mir die feindlichen Stellungen. Da hinten, hinter dem großen Container, siehst du? Da verstecken sie sich. Pass mal auf. Hassan! Du Hundesohn! Der hat doch gerade meine Schwester beleidigt, oder? Du hast doch gar keine Schwester. Aber er hat mich in meiner Ehre gekränkt. Hier, Bassam, schieß mal ein bisschen. Vielleicht hast du Glück und bläst Hassan den Arsch weg. Willst du ihn töten? Nein, nein. Wir haben einen Pakt. Wenn der Krieg vorbei ist, dann gehen wir einen trinken. Na los! Nein. Du warst schon immer sehr ruhig. Nicht aus der Reserve zu locken. Was machst du eigentlich hier? Ich bin mit George gekommen, um Khalil zu sehen. Wollt ihr eintreten? Nein. Früher gab es nur Freiwillige. Inzwischen kann man sich melden und bekommt einen Sold. Aus der Miliz ist sowas wie eine Armee geworden. Wir müssen sogar Uniform tragen. Als der Krieg anfing, hatten wir alle Jeans an. Aber Al-Reyes, unser Oberkommandierender, hat große Pläne. Plötzlich hörten wir Schreie aus dem Gebäude hinter uns. Er ist getroffen! Er ist getroffen! Khalil hing an Georges Schultern. Das Blut tropfte ihm von den Fingerspitzen. Abu Hadid kam mit einem Jeep. Wir rasten wie von Geistern gejagt los und hupten, bis wir am Krankenhaus waren. Abu Hadid trug Khalil in die Notaufnahme, legte seinen schlaffen Körper auf eine Rolltrage und rief brüllend nach einem Arzt. Nichts. Also zog er die Pistole und schoss in die Korridore. Weiße Farbe und Putzbrocken rieselten von der Decke auf sein hochrotes Gesicht. Endlich kamen zwei Krankenschwestern angerannt, die Khalil über die Flure auf die Unfallstation schoben. Aber Khalil war tot. Ich stand in Georges Wohnung auf dem Balkon und sah, wie Georges aus einem Jeep stieg. Er trug die Uniform der Miliz und eine M16, die er beim Aussteigen von einer Hand in die andere gleiten ließ. Khalils Beerdigung ist am Mittwoch. Gehst du hin? Nein. Ich tanze nicht mit den Federn des Vogels, den ich vom Himmel geholt habe. Oh, neue Klamotten? Abu Nara hat mich zu sich bestellt. Und? Er wollte wissen, was in dem Casino los war. Ich glaube, er ahnt etwas. Ach, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, wie auch immer. Er hat mich gedrängt, mich endlich zu melden. Er hat mir tief in die Augen geschaut und gesagt, es ist besser so, für alle Beteiligten. Also bist du in Panik geraten und hast dich sofort gemeldet? Vielleicht hat er auch nur gemeint, dass du deinen Job verlieren könntest. Nein, ich weiß, was er gemeint hat. Ich habe ja vor ihm gestanden. Wo wohnt Abunara? Vergiss es, Bassam. Der wird die ganze Zeit von seinen Bodyguards beschattet. Wir sollten die Casino-Sache für eine Weile ruhen lassen. Hier, nimm mal. Fühl mal, wie leicht sie ist. Ich bin mit der Frau aus dem Club verabredet heute. Kommst du mit? Nein, ich bleibe hier. Lass mir die Pistole da. Jetzt, wo ich eine Pistole hab, komme ich dir nach. Wenn du mich nicht mitnimmst nach Roma, erschieße ich dich. Ich war mit Rana in die Berge gefahren. Wir zielten auf verrostete Dosen. Beirut wirkte aus der Ferne, als bestünde es nur aus kleinen Zementhügeln und dicht gedrängten Häusern, zwischen denen kein Platz war für Straßen, Laternenpfähle, dort. Menschen. Das muss die muslimische Seite sein. Ich habe noch nie einen Moslem kennengelernt. Oder doch. In der Schule, da gab es zwei muslimische Mädchen. Aber als der Krieg ausbrach, waren sie auf einmal weg. Eine hieß Fatin. Ja, Fatin. Die andere... Ich weiß es nicht mehr. Bassam, was läuft da zwischen Rana und dir? Ihre Mutter hat mich heute Morgen beim Kaffee gefragt. Wir sind nur befreundet. Bassam, lüg mich nicht an. Rana ist wie eine Tochter für mich. Wenn du es nicht ernst meinst, dann mach ihr bloß nicht die Zukunft kaputt. Die Leute hier reden doch. Vater ist immer einfach gegangen. Ein Versager war er. Ein Versager! Wir müssen reden! George und ich fuhren hinunter zu den alten Gleisen von Karantina, wo die Barackensiedlungen der Kurden von den Christen erobert und dem Erdboden gleichgemacht worden waren. Hier war Abunara mit seinen Leuten eingefallen, hatte die Männer getötet und ihnen dann die Goldzähne gezogen. Hier hatte er sich den Ruf eines Kommandeurs erkämpft, der keine Gnade kannte. Sprich, bevor die verscharrten Leichen unter unseren Füßen erwachen. Ich arbeite nicht mehr im Automatencasino. Ich habe einen Auftrag von Abunara. Was für ein Auftrag? Wir fahren ein Ausbildungslager nach Israel. Unsere Einheiten versuchen, sich mit den Juden im Süden zu verbinden. Du machst einen Fehler. Nein, Bassam. Wir können diesen Krieg nicht allein gewinnen. Unser Volk blutet. Wir müssen uns mit dem Teufel verbünden, um unser Land zu retten. Wie sonst sollen wir die Scheiß-Syrer und die Palästinenser loswerden, hä? Ich hau ab und überlasse das Land den Teufel. Ja, du glaubst an nichts. Hey, seit wann glauben Banditen an irgendetwas? Wie kannst du nur schlafen, wenn es im ganzen Viertel kracht? Komm mit runter! Meine Mutter und unsere Nachbarin Nala standen neben meinem Bett. Hab Erbarmen mit deiner Mutter. Komm mit in den Schutzkeller. Wie kannst du nur so rücksichtslos sein? Nein, ich bleibe hier, geht allein. Ich komm schon zurück. Draußen regnete es Scherben und Ziegelbrocken. Nein, du musst mitkommen. Wir brauchen einen Mann da unten. Ich flehe dich an, im Namen deines Großvaters, er ruhe in Frieden. Komm doch bitte mit. Ich sah meiner schlotternden Mutter in die Augen und entdeckte Falten, durch die ihr die Tränen über die eingefallenen Wangen liefen. Meine Kinder. Bleib hier, gleich kommt die zweite Bombe. Nala versuchte sich loszureißen und wand sich in meinen Armen wie ein gefangenes Tier. Als sie mir das Gesicht zerkratzte, entwischte sie mir. Ich rannte hinter ihr die Treppe hinunter. Plötzlich erschütterte eine laute Explosion unser Haus. Der Druck schnürte mir die Luft ab. Der Gestank nach Pulver und verbranntem Brot trieb mich die Treppe wieder hinauf. Mutter! Meine Eltern, die sich als Lebende gehasst hatten, ruhten nun in derselben Erde. Ich warf die erste Handvoll Staub auf den Sarg meiner Mutter, ließ ein paar Körner herabrieseln, drehte mich um und ging zum Haus zurück, um den Litaneien zu entkommen, dem weißen Rauchwerk, den Tränen. Noch Tage später klopften Nachbarn und Freunde an meine Tür, ich machte nicht auf. Der Wind fuhr ungehindert durch die Löcher, die Bombe gerissen hatte. Nur den Wind ließ ich ein. Ich lag von morgens bis abends rauchend auf dem Bett. Eines Nachmittags nahm ich das Radio meiner Mutter und wiegte es in den Armen. Ich zog die Haube ab und sah grüne und gelbe Kabel. Ich sah nach, ob ich Feyruz finden würde. Aber sie sang wohl gerade in Paris. Ein paar Tage später hatte ich Lust auf ein Sandwich und eine Pepsi. Ich ging zu King Falafel. George und Abu Nahra saßen an einem Tisch und aßen. Ich hatte die aufgemotzten Wagen draußen gesehen und hätte mir denken können, dass sie es waren. Abu Nahra, das ist Bassam. Setz dich doch. Ich lade dich ein. Danke, nein, danke. Natürlich lade ich dich ein. Arbeitest du noch im Hafen? Es gibt kaum noch Arbeit. Bassams Vater hat in den 50er Jahren einen Radiosender aufgebaut. Ich kenne seinen Vater und seinen Onkel. Naim, der Kommunist, der Überläufer. Wie geht es ihm? Wir haben seit einer Ewigkeit nichts mehr von ihm gehört. Wir haben zusammen Volleyball gespielt. Wusstest du das? Nein. Da muss ich noch ganz klein gewesen sein. Du bist immer noch ganz klein. George, bring diesen Kämpfer einmal mit. Nicht, dass er sich der Gegenseite anschließt wie sein Onkel. Wir können immer fähige junge Männer gebrauchen. Ich spürte keine Trauer mehr. Wenn ich überhaupt etwas fühlte, dann war es Erleichterung. Der Tod meiner Mutter hatte mich den Menschen entfernt und den Vögeln näher gebracht. Vögel fliegen. Und ich machte mich bereit, selber die Flügel auszubreiten. George kam aus Israel zurück. Er rief an und ich ging zu ihm. Abu Hadid stand in der Tür. Bassam, wie war's mit der Linie Milchpulver? Nee, danke. George hatte sich den Kopf rasiert. Über seine kräftige Brust spannte sich ein T-Shirt mit drei hebräischen Buchstaben. Er schenkte Whisky ein und erzählte von der Ausbildung in der Wüste. Wenn man also den Feind von hinten erwischen will, um die Kehle durchzuschneiden, muss man die Hand an sein Kinn legen. Nicht auf den Mund, weil sonst beißt er ja zu. Wir haben das geübt, ungefähr so. Was soll der das an? Bei der Ehre deiner Schwester George ist ein verdammter Fanatz. Bassam, erzähl Abu Hadid mal von Nicole. Der Frau, die mir im Club ihre Nummer gegeben hat. Und Bassam, schwör auf das Grab deines Vaters. Du bist mein Zeuge. Na los, erzähl ihm davon. Ja, ich war dabei, ja. Hamsha ist die Schalcha. Auf jeden Fall. Heiß. Ich habe sie also angerufen und hatte einen älteren Mann am Apparat. Ich dachte natürlich, das sei ihr Vater. Aber Nicole sagte, das sei ihr Mann. Ich habe sie dann jeden Tag angerufen. Manchmal habe ich sie gefragt, was sie anhat. Gar nichts, sagte sie. Oder nur ein T-Shirt. Sexy Unterwäsche. Sie hat mich also total scharf gemacht, während ihr Mann im Haus war. Einmal habe ich sie gefragt, ob er da ist. Ja, hat sie gesagt. Der sitzt nebenan am anderen Telefon und hört mit. Verdammte Scheiße, habe ich gedacht. Was soll denn das? Vielleicht ist er gar kein richtiger Mann. Ich bin also zu ihr nach Sussau gefahren und ein Hausmädchen hat mir aufgemacht. Der Mann ist mindestens 60. Der könnte ihr Vater sein. Er hat graues Haar. Bonjour, Georges. Comment ça va? Und was hast du dann gemacht? Na, ich hab gesagt, excusez-moi. Aber sind Sie wirklich verheiratet? Ja, oui, Georges, absolument. Nicole mag dich sehr. C'est quoi le problème, alors? Ich liebe richtige Männer. Regarde, Laura. Regarde. C'est un vrai guerrier, lui. Warte. Das kommt noch viel besser. Komm. Vas-y, Nicole, mon petit bébé, alors. Der Typ fängt an, ihr zuzureden, während sie mir entbläst. Der klatscht in die Hände und sagt, vas-y, Nicole, vas-y, bébé. Dann hat er mich gebeten zu gehen. C'est tard, Georges. Nicole mag dich sehr. Wir rufen bestimmt wieder an. Und? Er hat sie nochmal angerufen. Na, oh ja. Er kann nicht mal mitkommen. Abu Hadid ging. Ich starrte George an. Meine Kehle brannte, auch ohne dass ich rauchte. Bilder tanzten über dem Tisch, auf denen zwei kleine Jungen zu sehen waren. Die in Mauerwinkelpisten, mit Holzgewehren auf Tauben schossen, mit kleinen Händen Süßigkeiten stahlen. Sie hatten die Taschen voller Murmel und drückten schorfige Knie auf Kirchenbänke und beichteten in fremden Zungen. Vergiss die Pokerautomaten. Ich habe einen Job für dich. Whisky. Ja, Whisky. Ja, mit Whisky lässt sich Geld verdienen. Arbeite ein paar Monate für mich, vergiss das mit dem Poker. Verdiene einen Haufen Geld und dann verschwinde. Ich gehe nicht zu Melis. Das brauchst du auch gar nicht, es geht um was anderes. Wir schmuggeln rumänischen Whisky. Flaschen mit falschen Johnny Walker-Etiketten. Der Abfüller will ein paar hundert Kisten auf die muslimische Seite bringen. Du belädst einen Lastwagen, fährst in die Innenstadt und gibst ihn ab. Das war's. Wer weiß von dem Deal? Keiner. Nur der Abfüller und wir. Abunara? Ach, vergiss Abunara für einen Moment, okay? Kommst du mit? Nein, du gehst allein. Ich besorge dir Papiere, falls du angehalten wirst. Am Anfang machst du die Tour einmal die Woche. Nach ein paar Wochen wird der ganze Westen nach mir schreien. Ich brauche einen Partner. Fällt jemand ein? Mal sehen. Entscheid dich schnell und sag mir Bescheid. Der Mann sitzt auf heißen Kohlen. Ich hab gleich an dich gedacht. Ich denke immer zuerst an dich. Wir denken immer zuerst an uns selbst. Ich hab das alles so satt, Bas. Den Krieg, die Leute. Ich will hier raus und zwar bald. Lass uns abhauen. Oder willst du den Rest deines Lebens Kisten im Hafen schleppen? Ich bin an einer Sache dran. Bald. Bald hauen wir ab. Chalas. Ich nahm Rana in den Arm, küsste sie und schob ihr den Rock hoch. Sanft entströmte ihre feuchte Hitze, legte sich auf meine Fingerspitzen, aufgesprungene Lippen, auf Zunge und salzige Finger, die wie geschaffen waren, um Blusen aufzureißen, hierhin und dahin zu kriechen, sich in Haaren zu verfangen, Würgegriffe auf Kopfkissen anzusetzen. Ich habe gestern George gesehen. Er fuhr einen nagelneuen BMW, gehört er ihm? Wahrscheinlich nicht, ist bestimmt von Abunara. Ich war mit meiner Freundin Leila unterwegs, Klamotten gucken, reden. Ich habe George erst gar nicht erkannt, aber dann hat er die Sonnenbrille abgenommen und gefragt, ob er uns mitnehmen kann. Hinter ihm stauten sich schon die Autos und begannen zu hupen und er hat uns die Tür aufgehalten. Also sind wir reingeklettert. Ist ziemlich lustig. Hatte irgendwelche arabische Musik aufgelegt, ganz laut und ist gefahren wie eine besenkte Sau. Du bist so still, Bassam. Dein Schweigen macht mich ganz fertig, ich halte es nicht mehr aus. Ich komme hier rein und du reißt mir die Kleider vom Leib. Und dann liegst du da, schweigst und starrst die Decke an. Kaum mal ein Wort von dir, Bassam. Das macht mich wirklich fertig. Ich fuhr mit Joseph nach El Aswak, den Whisky ausliefern. Ich kenne diese Gegend wie meine Westentasche. Hier vorne nach rechts, da. Vor uns ein leerstehendes Lagerhaus. Ich zog die Pistole und stieg aus dem Lieferwagen. Joseph nahm mit angelegter AK-47 hinten Stellung auf. Ali? Unser Kontaktmann Ali und seine kleinen Helfer warteten bereits, als wir ankamen. Während die Jungen den Wagen ausluden, gesellte sich Ali zu mir und bot mir eine Zigarette an. Und wie ist es so auf der anderen Seite? Früher waren wir alle mal auf derselben Seite. Und jetzt reden wir von der anderen Seite. Warst du mal drüben? Schon lange her, ich war noch klein. Ich habe einen Verwandten dort. Tatsächlich? Ja, mein Onkel, er ist Kommunist. Ah, wie heißt er? Naim El Abiad. Den kenne ich. Wir haben zusammen gekämpft. Der ist jetzt Oberbefehlshaber bei den Kommunisten. Hast du noch Verbindung zu dem? Schon lange nicht mehr. Kannst du meinem Onkel irgendwie ausrichten lassen, dass meine Mutter tot ist? Allah, ihr Hammer. Ich setz mich mit deinem Onkel in Verbindung. Hast du Kakurte gesehen? Gestern, ja. Warum geht er nicht in die Schule? Ich bezahle sie auch. Ich habe seit einer Woche nichts von ihm gehört. Ich habe ihn bei der Arbeit angerufen, aber die haben gesagt, er hat da aufgehört. Keiner hat ihn gesehen. Er hat wohl viel zu tun. Was denn? Er arbeitet. Aber was macht er denn? Keine Ahnung, was so anfällt. Was denn zum Beispiel? Ist er bei Abonara? Ja. Was macht er da? Personenschutz. Personenschutz? Ich rufe die fette Sau Abonara an. Wenn meinem Neffen nur ein Haar gekrümmt wird, verfluche ich seine tote Mutter. Bitte, Bassam, sprich mit ihm. Auf dich hört er doch. Ihr seid wie Brüder. Ich will auswandern. Wohin? Rom, Paris, New York, mal sehen, was so geht. Nimm ihn mit, bitte nimm ihn mit. Ja, ihr sollt beide von hier verschwinden. Geht nach Frankreich. Ich kann dir den Namen von Georges Vater geben. Er ist ein Feigling. Aber er soll wenigstens einen französischen Pass und Geld besorgen. Wenn ich ihm sage, dass George in Schwierigkeiten steckt, schickt er bestimmt Papiere. Möge die heilige Jungfrau auch dir alle Türen öffnen, Bassam. Hilf deinem Bruder. Hilf ihm. Wann wirst du gehen? Ich warte noch auf Geld. Ich gebe dir Geld. Wenn du abreist und Georges Vater suchst. Komm schon allein zurecht. Aber Bassam, sieh dich doch an, wie du aussiehst. Unrasiert. Verkommen. Gerade zurückgekommen, Bassam. 10 Tage ohne Dusche, nur Dosen essen. Ich habe mir die Füße blutig gelaufen in diesen Stiefeln. Als wir uns durch den Verkehr schlängelten, hielt George seine Kalaschnikow über den Kopf wie ein Amerikaner in einem vietnamesischen Sumpf. Wusstest du, dass jetzt schwarze Scheiß-Somalier Seite an Seite mit den Palästinensern kämpfen? Die ganze Umma hat uns den Krieg erklärt. Mach dir ein Bier auf und setz dich hin. Oder musst du weg? Nee, noch nicht. George ließ Koppel und Maschinengewehr in einen Sessel fallen. Er zog die Stiefel aus und legte sich aufs Sofa. Ist am Hafen nichts zu tun. Doch, aber ich habe ein bisschen Zeit. Nabila hat übrigens nach dir gefragt. Ach ja. Und Monsieur Laurent hat dich auch gesucht. Ich weiß, was der Alte will. Mir ist das letzte Päckchen immer noch nicht bezahlt. Scheiße, George. Nicole hängt wegen dir an der Nadel. Wie konntest du das machen? Wenn du wüsstest, was der impotente Sack für ein Geld hat. Der hat afrikanische Diamanten im Arsch stecken. Eines Nachmittags rief der Typ an, der den Whisky abfüllte. Er bat mich, für den nächsten Tag eine eilige Lieferung zu übernehmen. Ich holte den Whisky am Lager ab und fuhr bei Joseph vorbei. Die Israelis kommen. In 1-2 Monaten sind sie hier und jagen die Syrer und Palästinenser aus der Stadt. Woher willst du das wissen? Ich habe vor ein paar Tagen De Niro getroffen. Er hatte einen Kommandoauftrag und hat mich gebeten, mitzukommen. Wir sind an einen Ort in den Bergen gefahren. Als wir dort angekommen sind, hat er mir erklärt, dass Al-Reyes einen hohen israelischen General treffen würde. Wir haben uns dran gemacht, das Gelände zu sichern. Eine halbe Stunde später ist ein Hubschrauber gelandet. 5 israelische Militärs sind ausgestiegen. Allesamt mit dunkelroten Stiefeln. Die Special Forces. Dein Freund De Niro macht übrigens richtig Karriere. Er ist Abu Naras rechte Hand. In Al-Aswaq warteten wir im Lagerhaus. Dann kam einer der Jungen und sagte, Ali sei im Anmarsch. Ich bat Joseph, den Wagen zu wenden, ging hinter die Mauer und sah ihn schon. Er gab mir die Hand, zog einen Umschlag aus der Innentasche, faltete ihn und steckte ihn mir blitzschnell mit einem Augenzwinkern zu. Als ich zu Hause war, eilte ich in mein Zimmer und öffnete den Umschlag. Es war ein Brief von meinem Onkel Naim. Mein liebster Bassam, mit tiefer Bestürzung habe ich vom Tod deiner Mutter erfahren. Ich würde mir gerade in diesen schweren Zeiten sehr wünschen, dich zu sehen. Oft versuche ich mir vorzustellen, wie dein Leben auf der Ostseite aussieht. Ich habe in all den Jahren nie versucht, Kontakt mit dir oder deiner Mutter aufzunehmen, da ich Angst hatte, euch zu gefährden. Ich würde mich aber freuen, dich einmal hier in Westbeirut zu sehen, und wäre jederzeit bereit, einen Besuch zu arrangieren. Du bist herzlich eingeladen, bei mir zu wohnen. Für alle Fälle habe ich dir etwas Geld mitgeschickt. Es liegt auch noch ein Umschlag bei, den du bitte meinem alten Bekannten Jalil al-Tahune überbringst und außerdem seine Adresse. Er erwartet dich. Wir halten dich fest in unseren Herzen. dein dich vermissender Onkel Naim. Ich notierte mir den Namen und die Adresse, zerriss den Brief und verbrannte ihn im Aschenbecher. Ich zählte das Geld. 10 100-Dollar-Scheine, die so neu waren, dass sie beinahe zischten, wenn man mit dem Finger drüber fuhr. Ich öffnete auch den kleinen Umschlag, auf dem die Initialen DT standen. Ich zog ein Bündel Scheine heraus und eine Zeichnung, die wie eine Karte oder ein Grundriss eines Hauses aussah. An einigen Stellen stand eingekreist und in roter Schrift das Wort Assas, Fundament. Israelische Soldaten fielen in unser Land ein, spalteten Flüsse und Olivenbäume. Die Schlagzeilen schmetterten. Juden im Süden einmarschiert, Syrer auf dem Rückzug, christliche Einheiten verbünden sich mit den Invasoren. Sie sind schon hier. Ich hab's im Radio gehört. Bald sind wir die Palästinenser los und dann stattdessen die Israelis am Hals. Auf dem Heimweg traf ich Monsieur Laurent. Er fasste mich am Arm und nickte mir zu. Ich bin so lang. Ich so lang. Auf dem Marktplatz erblickte ich Rana. Sie tat, als hätte sie mich nicht gesehen und versuchte im Gedränge davonzuschlüpfen. Komm, Rana. Rana, lass uns miteinander reden. Wir haben uns nichts mehr zu sagen. Lass mich los, bitte. Du wolltest doch abhauen. Du brauchst mich nicht, du brauchst überhaupt niemanden. Und außerdem habe ich mich verlobt. Was? Frag erst gar nicht. Du wirst nicht erfahren, mit wem. Ich krieg's raus und bring ihn um. Versuch's mir. Mein Verlobter hat vor dir schon viele getötet und ich glaube nicht, dass du der Letzte sein wirst. Das Radio meiner Nachbarin verkündete plärrend, dass die Israelis bereits weit vorgerückt waren und Beirut belagerten. Jubelnd jagten christliche Milizen mit ihren Jeeps unter meinem Balkon vorbei. Drüben, auf der Westseite, rannten die Menschen um ihr Leben. Wir auf der Ostseite konnten den Widerstand sehen, der durch den Nachthimmel pfiff. Ich rief Jalil al-Tahune wegen des Briefs an. Wir verabredeten uns. Ich stieg in Jalils Wagen. Er wirkte nervös. Vielleicht auch verärgert. Ist er das? Was? Der Umschlag. Ja. Lass mal sehen. War der Umschlag offen? Nein. Hast du ihn aufgemacht? Ja. Was fällt dir ein? Das Geld steckt drin, Sie können es zählen, alles. In Ordnung, jetzt verschwinde. Nein, Sie verschwinden. Hören Sie zu. Ich wollte meinem Onkel einen Gefallen tun und Sie haben noch nicht mal Danke gesagt. Ich gehe nicht zu Fuß zurück, verstanden? Ich will Respekt. Der Rest geht mir am Arsch vorbei. Ich bestehe darauf, mit Respekt behandelt zu werden. Wenn Sie also noch einmal den Mund aufmachen, erschieße ich Sie und nehme Ihnen das Geld wieder weg. Haben Sie das verstanden? Mein Lehrer, Ustes, dein Onkel ist ein guter Freund von mir, sogar ein sehr guter. Hier, nur als kleine Entschädigung für deine Mühe. Staatspolizei, aufmachen! Hey, was soll das? Halt den Mund, Herr Schech. Du kommst mit. Abu Nara will dich sprechen. Ey, ich hab nichts gemacht! Wenn du noch ein Wort sagst, schlag ich dir die Fresse ein. Verstanden? Ich wurde in einen Keller geführt. 2 Stunden später wartete ich immer noch. Es stank nach Urin. Vielleicht haben sie die Casino-Sache herausbekommen. Oder war es George, der mir ein Messer in den Rücken rammte? Oder der Umschlag, den ich Jalil al-Tahune gegeben hatte. Ah, du bist es, Bassam. Ich habe mir schon so etwas gedacht. Aufstehen. Aufgestanden, Herr Schech, der Kommandeur steht vor dir, schneller! Weißt du, was dir vorgeworfen wird? Nein. Hör zu, ich bin ein vielbeschäftigter Mann. Wenn du nicht redest, kümmert sich Rambo hier um dich. Ich habe keine Ahnung, was ich gemacht haben soll. Warum hast du den alten Mann umgebracht? Welchen alten Mann? Seine Frau sagt, er sei ausgeraubt worden. Wer? Ich habe keine Ahnung, von wem Sie da reden. Also, Kleiner. Gestern Abend ist Laurent Audet in seinem Haus ermordet worden. Ein Raubüberfall. Offenbar sind aus dem Haus ein paar afrikanische Diamanten verschwunden. Wir haben seine Frau verhört. Sie hat dich im Verdacht. Du hast sie auf Drogen gebracht. Wo warst du gestern Abend? Zu Hause. Ich bin es nicht gewesen. Wir haben eine Pistole bei dir gefunden. Hör zu, du kleiner Kommunist. Du bist doch ein Kommunist, oder? Wie dein Onkel. Sag uns, wo du die Diamanten versteckt hast. Oder Rambo hier wird dich in den Bauch deiner Mutter zurückschicken. Und du kannst dir die Mittagssterne von dort aus ansehen. Meine Mutter ist tot. Was fällt dir ein, dem Kommandeur zu widersprechen, Jack? Ich fiel auf den kühlen Estrich. Rambos Stiefel kamen heran und brandeten zurück, wie Wellen, die sich an einen diesigen Strand brechen. Mir fielen die Schläge ein, die französische Jesuitenpatres auf Handflächen sausen ließen, als würden sie mit dem Lineal Segen austeilen. Und die Knie, die auf die schmalen Bänke in der Kapelle drückten. Und der Geruch des Weihrauchs, der ein himmlisches Heil verursachte. Und vergib mir, Vater, denn ich habe gesündigt. Ich habe den Baum so lange gewichst, bis Früchte herausgeschossen kamen. Ich habe Süßigkeiten geklaut und unten um Schätzkeller das kleine Mädchen befummelt, während es Bomben hagelte und ihre Mutter die Radionachrichten mit ihrem Schnarchen begleitete. Ich will nur die Diamanten, dann lassen wir dich gehen. Sei also ein guter Genosse und verrate Rambo, wo du sie versteckt hast. Kommunisten teilen doch mal gern, habe ich zumindest gehört. Also zeig uns mal, was teilen heißt. Gib dir einen Rock. Der Kommunistenonkel wird stolz auf dich sein. Rambo ließ mich die ganze Nacht nicht schlafen. Ich lehnte an der Wand, versuchte mich aufrecht zu halten. Als ich schließlich doch einschlief, zerrte Rambo mich wütend aus der Zelle und führte mich in einen Waschraum. Er ließ das Waschbecken voll laufen und drückte immer wieder mein Gesicht hinein. Irgendwann dachte ich, scheiß drauf. Wenn mich das verdammte Arschloch jetzt aus dem Wasser zieht, werde ich nicht mehr atmen. Aber das Ungeheuer beobachtete mich genau und ohrfeigte mich, als es sah, dass ich marienblau angelaufen war. Blau wie das tiefste Meer. Blau wie mein linkes Auge. Wie die Uniform des Kapitäns. Hör mal, ich habe keine Lust, einen Christen umzubringen. Also sag mir jetzt, wo die Diamanten sind, dann lasse ich dich gehen. Ich weiß nicht, ich weiß überhaupt nichts. Ich weiß nicht. Na gut, Herr Schersch. Du gehörst anscheinend nicht zu der Sorte Mensch, der man mit Freundlichkeit kommen kann. 10.000 Schläge strichen über mein zartes Fleisch. Suppe stieß aus meinem Magen auf, wie Babybrei damals, als mich meine Mutter in den sanften Armen hielt und fütterte. Während sie mich durchdringend betrachtete und anhauchte, als schuldete ich ihr etwas. Herr Schersch, du kannst gehen. Na los, du hast 2 Minuten. Ich ging den Flur entlang und sah rechts und links weitere Zellen. Ich hatte den welligen Estrich, die feuchtkalten Wände mit anderen geteilt, die wie ich unter Wasser geheult hatten wie Delfine, die mit offenen Augen ins selbe Meer hinausgeschwommen waren, um die Schwärme violettfarbener Bläschen aufsteigen zu sehen. Im grellen Gegenlicht sah ich den Umriss einer Frau. Meine Mutter ist hier, dachte ich. Das Arschloch von Rambo hat wohl ein Familientreffen arrangiert. Da hörte ich Nabilas Stimme, die die Heiligen, die Wilden und Primitiven verfluchte. Nabila wusch mich, pflegte und fütterte mich, bis ich wieder gesund war. Als du weg warst, habe ich gehört, dass die Frau des Mannes auch tot ist. Ein Schäfer hat sie gefunden in den Bergen, mit einer Kugel im Kopf. Also bin ich zu Abonara gegangen und habe ihm eine Szene gemacht. Wo ist George? Er hat gesagt, er fährt zum Zelten in den Norden. Seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen. Schwitzend und stöhnend wachte ich in der Nacht auf. Nabila kam mit einer Taschenlampe herein. Ich bin's. Bassam. Nabila. Sie strich mir zärtlich über das Gesicht. Du hast schlecht geträumt, was diese Verbrecher mit dir gemacht haben. Unglaublich. Yaum al-Nur. Was haben sie dir nur angetan? Sie küsste mich auf die Wange, streichelte mich, legte mir den Arm um die Schultern. Ich zog sie zu mir herunter. Langsam. Mach langsam. Sei vorsichtig, mein Kleiner. Pass auf deine Wunden auf. Tut ja nicht weh. Am Morgen hörte ich, wie Nabila in ihrer Küche mit Töpfen und Geschirr klapperte. Ich lag nackt und verlegen im Bett und stand erst auf, als ich aufs Klo musste. Bassam, du musst wieder in dein Haus zurückziehen. Zeig mal, wie sieht dein Auge aus? Du brauchst ein frisches Pflaster. Zieh dich an. Du musst dich um den Pass kümmern. Na, mach schon. Das hier ist nicht der richtige Ort für dich. Los, lass ein Passfoto machen. Iss etwas, bevor du gehst. Warte. Hier, der Name und die Telefonnummer von Jacques Vater. Verlier sie nicht. Und wenn du eines Tages nach Frankreich kommst oder nach Europa, dann such diesen Mann auf. Es geht um Georges und um dich. Versprich mir, dass du ihn findest. Joseph, ich brauche eine Pistole. Hör zu, Bassam, das würde ich mir gut überlegen. Jemand ist hinter mir her, du musst mir eine besorgen, ich habe Geld. Na gut, ich werde sehen, was sich machen lässt. Weißt du, wie der Typ heißt, den sie Rambo nennen? Ja, ich kenne Rambo, er ist ein Zuhälter. Ich muss wissen, wo er wohnt. Oben in Facha, in einem Chalet, das er sich unter den Nagel gerissen hat. Es gehörte einer muslimischen Familie. Eines Morgens erhielt ich eine Nachricht von Joseph, der mich sehen wollte. Er gab mir eine Pistole, ich gab ihm das Geld. Sie haben ihn ermordet. Sie haben El Reyes ermordet. Der Oberkommandierende der christlich-libanesischen Miliz war einem Attentat zum Opfer gefallen. Nabila rief an und versicherte mir, dass sie alles vorausgeträumt hatte. Die Nachricht vom Attentat hatte sie so mitgenommen, dass sie Valium nehmen musste. Ich habe mit Georges gesprochen. Er sagt, dass bereits ein Verdächtiger festgenommen wurde. Sein Name ist Al-Taouni oder so ähnlich. Ein Mitglied der syrischen kommunistischen Partei. Sie haben Pläne des zerstörten Hauses bei ihm gefunden. Ich arbeite hier im Dock. Und? Ich muss hier weg. Hast du ein Visum? Wohin fährt dieses Schiff als nächstes? Marseille. Hast du ein französisches Visum? Nein. Ja, dann kann ich dich auch nicht an Bord lassen. Gibt es denn keine Möglichkeit? Wirst du hier gut bezahlt? Geld habe ich. 800. Ich habe 600. Ich kann Ihnen 700 geben. Am Sonntag legt das Schiff ab. Twakalala. Ach, und nimm dir eine warme Jacke mit. Die Nächte am Deck sind kalt. Ich fuhr in die Berge nach Facha und wartete. Ein BMW kam den Berg heraufgerast. Der Wagen schlingerte wie ein Esel, der einen Hang hinaufstolpert. Der Fahrer war offensichtlich betrunken. Die Tür ging auf und ein Mann stieg aus. Es war Rambo. Er hatte ein Lächeln auf dem Gesicht, als die Kugeln in sein parfümiertes Fleisch schlugen. Als er seinen letzten nach Whisky riechenden Atemzug tat, als er sich an den Türgriff seines Wagens krallte. Meine Schüsse klangen wie Trauergeläut und wie das Krachen von Jagdgewehren in der Morgensonne und verhallten im tiefen Tal. Am Abend sollte das Schiff auslaufen. Ich fuhr nach Hause, packte eine Tasche, steckte Pass und Geld ein und ging zum letzten Mal die Treppe hinunter. Ich lief die Straße entlang, sah zu den Fenstern hinauf. Hier wird sich überhaupt nichts ändern, dachte ich. Nur die Autos werden sich vermehren, sie werden kräftiger werden und wie bunte, blühende Büsche auf dem Bürgersteig stehen. Ich blickte mich nicht um. Ich grüßte nicht und weinte nicht. Ich ging einfach weg. Steig ein. Ich bin auf dem Weg zur Arbeit. Ich gehe lieber zu Fuß. Wir müssen reden, ich bring dich hin. Lass mich in Ruhe. Du bist mein Bruder. Georges fuhr sehr schnell, bremste nicht und hielt nicht ein einziges Mal an. Manchmal lächelte er, wenn er mich ansah. Manchmal schien er den Tränen nahe. Er bog auf die Straße ab, die unter der Brücke endete. Ich habe heute Menschen umgebracht. Ich habe eine Menge Menschen umgebracht. Ich muss los. 10.000. 10.000, vielleicht sogar mehr. Wir haben bestimmt 10.000 umgebracht. Wen denn? Frauen und Kinder. Sogar ein Esel musste dran glauben. Was war denn da los, Jochs? Erzähl schon. Wenn du mich deshalb hier hingebracht hast. Ja, ich erzähl dir ja alles. Wir haben ein palästinensisches Flüchtlingslager überfallen und 1.000 umgebracht. Wann? In den letzten Tagen. Aber warum? Und wie? Wir hatten uns am internationalen Flughafen einquartiert. International. Wir haben in der Woche seit dem Mord an El Reyes kaum geschlafen. Die Männer schrien nach Rache. Aitan, ein israelischer Verbindungsoffizier, kam mit Abu Nara vorbei. Er erklärte, dass trotz der Kapitulation noch einige Widerständler in den Palästinenserlagern aktiv seien. Und Abu Nara meinte, wir müssten die Lager säubern. De Niro ist schon ein verdammt guter Schauspieler. Bassam, erinnerst du dich an die Szene in dem Film, wo er gegen seinen besten Freund antritt? Du bist mein bester Freund. Du bist mein Bruder. Wirklich. Wir waren 1500 Löwen und lagen am Flughafen auf der Lauer. Wie ein Gewitter brachen wir über die Flüchtlingslager von Sabra und Shatila ein. Eine Einheit der Südarmee stieß zu uns, ein älterer Typ sah mir in die Augen und sagte, wir haben lange auf diesen Moment gewartet. Wir brachten sie alle um, einfach so. Wir erschossen ganze Familien, die beim Abendessen saßen. Kadaver in Nachthemden, durchgeschnittene Kehlen, blutige Äxte, abgehackte Hände, halbe Frauenkörper. Wir rückten vor, während israelische Flugzeuge 81 mm Leuchtbomben abwarfen. Es war wie in einem Hollywood-Film. Alles grell erleuchtet. Und ich laufe da durch, wie De Niro durch seinen Film. Na, trink. Trink doch endlich. Ja. Das Licht war ganz weiß, wie Neonlicht. Es war taghell. Der Himmel glühte, als wäre der Messias höchstpersönlich erschienen. Die Einheiten der Südarmee waren schon drinnen. Ein paar unserer Leute waren im Krankenhaus in Akka und erledigten die Verwundeten. Draußen im Sand lagen aufgeblähte Leichen. Blut trocknete schwarz ein. Grüne Fliegen tranken. Bulldozer hoben Gruben aus und schoben die Leichen hinein. Wie in einem Film. Ich dachte wirklich, ich bin in einem Film. Überall Tote. Willst du noch mehr hören? Hast du noch nicht genug? Dann trink. Trink und hör zu. Trink! Wer ist mein Vater? Weiß ich nicht. Du lügst! Du sprichst doch mit Nabila. Du besuchst sie, wenn ich nicht da bin. Ich hab dich doch gesehen. Soll ich weitererzählen? Hier, trink noch mal! Ja? Ich erzähle die Geschichte zu Ende und du wirst zuhören. Wir banden die Männer mit Seilen zusammen und schossen dann einen nach dem anderen in den Kopf. Hunde schnappten sich Leichenteile und verzogen sich mit ihrer Beute in die Gassen. Ein verdammter Syrer kam vorbei und versuchte, sein Gemüse loszuschlagen. Ich fragte ihn nach seiner Nationalität, ein Syrer. Diese Scheißsyrer! Die kommen hierher und nehmen uns das Land weg. Ich stieß den Karren um. Abu Hadid zögerte nicht eine Sekunde und verpasste dem Syrer einen Bauchschuss. Alle an die Wand! Schrie ich. Und Frauen kreischten, bettelten und jammerten, dass sie längst ergeben hätten. Camille packte eine am Haar, stieß sie auf den Boden und trat ihr ins Genick. Ich will keinen Ton mehr hören. Ich habe meine Mutter umgebracht. Deine Mutter ist an Krebs gestorben im Krankenhaus. Auf El Reyes. Ich muss jetzt los. Du bleibst schön hier. Du bleibst hier sitzen, bis ich zu Ende erzählt habe. Hör zu. Camille hatte Koks dabei. Wir ließen das Röhrchen herumgehen. Auf El Reyes. Während wir die Magazine wechselten, jammerten und heulten die Frauen und Kinder. Ich habe geschossen, weil ich das Heulen nicht ertragen konnte. Nichts ist schlimmer als Kindergeheul. Ich heule nie, oder hast du mich jemals heulen sehen? Ja, ich verlor den Anschluss und war auf einmal allein. Im Haus saß eine Frau auf dem Boden, umgeben von den Leichen ihrer Töchter. Sie sah mich an. willst bei deiner Familie sein, sagte ich, ja. Mein Sohn, sagte sie, bring einfach zu Ende, was du begonnen hast. Mein Sohn. Mein Sohn. Ich schlug mit dem Gewehrkolben auf sie ein. Immer wieder. Immer nochmal. Und nochmal. Wie eine Fontäne spritzte das Blut aus ihrem Schädel. Und auf meine Beine. Ich ließ mich durch das Lager treiben. Allein. George sah mich an, zog seine Magnum, drückte die Trommel auf und nahm zwei Patronen heraus. 3 von 5. Komm, wir spielen eine Runde. Nein. Ein Feigling bist du. Kein Wunder, dass deine Freundin sich einen richtigen Mann gesucht hat. Was für ein Feigling du bist. Der Feigling bist du. Du willst abhauen? Deshalb hast du die Tasche dabei? Du glaubst, du musst verschwinden? Du bist ein Mörder, ich weiß es. Laurent und Nicole hast du auch auf dem Gewissen. Du warst immer schon ein Mörder. Wir waren Mörder, Bassam. Wir waren Mörder. Der Mann, der El Reyes getötet hat, hat ein Geständnis abgelegt. Dabei ist dein Name gefallen. Du hast ihm die Pläne des Gebäudes gegeben. Du hast El Reyes umgebracht. Ja, deshalb bist du hier. Ja? Ich soll dich bei den Marjalis abliefern. Sie sind noch nicht ganz fertig mit dir. Noch ein paar Blubberbläschen, noch ein paar Ohrfeigen, du weißt schon. Und warum sind wir dann hier runtergefahren? Die Folterkammern sind auf der anderen Seite. Nein, Bassam. Die Folterkammern sind immer da, wo wir sind. Aber ich will dich fair behandeln. Du bist schließlich mein Bruder und... Ich hab die Rana weggenommen. Ich geb dir noch eine Chance. De Niro setzte die Waffe an und seine Augen leuchteten im Schein der Windschutzscheibe rot wie Blut und rau wie Stein und legten einen Schleier über unser Leben. De Niro's Game, nach dem gleichnamigen Roman von Rawie Hetch, aus dem Amerikanischen von Gregor Hens. Bearbeitung: Katrin Moll und Julia Tieke. Komposition: Martin Eichberg. Bassam: Raphael Stachowiak. George: Sebastian Becker. Rana: Nora Rim Abdel Maksud. Nabila: Almut Zilcher. Herr Samir: Michael Evers. Abu Nara: Peter Kurt. Josef: Janusz Kotschaj. Abu Hadid: Steffen Klever. Ali: Benjamin Kramme. Mutter: Svetlana Schönfeld. Nala: Heidrun Bartholomäus. Onkel Naim: Falk Rockstroh. Jalil: Bernd Stempel. Laurent: Ingo Hülsmann. Nicole: Katja Sieder. Miliz: Sebastian Nakajew. Rambo: Matthias Weidenhöfer. Junge: Leo Burkhardt. Ton und Technik: Martin Eichberg und Eugenie Kleesattel. Regieassistenz: Elisabeth Rosmarie Hager. Regie: Katrin Moll und Julia Tieke. Produktion: Deutschlandradio Kultur mit dem Südwestrundfunk 2010.